Im April 1992 wird Maria Jepsen in Hamburg zur ersten lutherischen Bischöfin der Welt gewählt. Für die einen ist das eine Sensation, für die anderen ist es ein Schock. Möchten Sie Ihr Hörverständnis trainieren? Dann machen Sie beim Hören Übung 19 in Ihrem Begleitheft. Kann die das? Und darf die das eigentlich? Über diese und ähnliche Fragen wird im Frühjahr 1992 intensiv öffentlich diskutiert. Seitdem ist nämlich bekannt, dass im progressiven Kirchenkreis an der Nordelbe, zu dem Hamburg und Schleswig-Holstein gehören, eine Sensation Realität werden könnte. Eine Frau könnte die erste lutherische Bischöfin werden, die erste weltweit. Diese Nachricht lässt die einen hoffen, die anderen sind total schockiert. Im Januar 1992 wird Maria Jepsen als eine von zwei Kandidaten für das Bischofsamt in Hamburg aufgestellt. Die 47-Jährige hat zu diesem Zeitpunkt schon als Pastorin Karriere gemacht. Mit ihrem Mann hatte sie viele Jahre lang verschiedene Kirchengemeinden in Schleswig-Holstein geleitet. 1991 wird die Pastorin als eine der ersten Frauen in Deutschland Pröbstin im Kirchenkreis Hamburg-Harburg. Und jetzt vielleicht Bischöfin, als erste der Welt in der evangelisch-lutherischen Kirche? Es dauert nicht lange, bis diese Idee öffentlich kritisiert wird. Kurz nachdem die Kandidatur bekannt wird, fragt das Hamburger Abendblatt: Darf eine Frau Bischof werden? Ein 63-jähriger Pfarrer erklärt, dass er früher in Rente gehen würde, wenn Jepsen gewählt würde. Seine Aussage begründet er mit einem theologischen Argument, einem Satz aus der Bibel: Es schweige die Frau in der Versammlung. Er ist nicht der Einzige. Mit ihm sagen rund 80 andere Pastoren, dass sie es genauso machen würden. Verglichen mit Szenarien wie diesen passiert die kirchenpolitische Revolution dann überraschend einfach. Am 4. April 1992 wird die Theologin in der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis schon im ersten Wahlgang mit großer Mehrheit gewählt. In der geheimen Wahl stimmen 78 Kirchenparlamentarier für sie und nur 44 für den männlichen Kandidaten. Jepsen selbst hatte, wie die meisten, gedacht, dass das Ergebnis erst nach mehreren Wahlgängen feststehen würde. Es ist ein Stück Kirchengeschichte, das an diesem Tag in Hamburg geschrieben wird. Die Medien berichten weltweit, auch Radio Vatikan informiert seine Hörer über die Sensation. Anders als in der katholischen und der orthodoxen Kirche dürfen in der evangelischen Kirche Frauen schon länger Pastorinnen werden. In Hamburg seit 1969. Aber eine Frau als oberste Chefin einer Kirche, das gab es weltweit bis zu dieser Wahl nur dreimal. Mit einer methodistischen und einer episkopalischen Bischöfin in den USA und einer anglikanischen Bischöfin in Neuseeland. Für die katholische Kirche ist das Ganze eine Provokation. Zwar gratuliert der Hamburger Weihbischof Jepsen zur Wahl, aber als die Frau im August wirklich als Bischöfin zu arbeiten beginnt, kommentiert das der Vatikan. In der ersten weiblichen Bischöfin sieht die Leitung der katholischen Kirche ein Problem für die Ökumene. Die evangelische Kirche in Deutschland lässt sich davon nicht beeindrucken. Zu Jepsens erster Predigt im Hamburger Michel, der bekanntesten Kirche der Stadt, kommen Theologen aus der ganzen Welt, so zum Beispiel jüdische, orthodoxe und katholische Geistliche. Das Motto der neuen Bischöfin: Die Kirche muss sich einmischen in die Politik. Genau das wird sie in den nächsten 18 Jahren auch tun. Jepsen, die sich als feministische Theologin sieht, mischt sich ein. Sie kämpft gegen Antisemitismus und Gewalt gegen Ausländer, genauso wie gegen Armut. Als eine der ersten kämpft sie für die Anerkennung von Homosexuellen innerhalb der Kirche. Und selbstverständlich auch für eine stärkere Position der Frauen in den Kirchen. Auch die Ökumene, der Dialog zwischen den Religionen, ist ihr wichtig. Nach ihrer ersten Amtszeit wird Jepsen im Jahr 2002 noch einmal für 10 Jahre als Bischöfin gewählt, wieder mit großer Mehrheit. Aber dann wird alles anders. 2010 werden Fälle von sexuellem Missbrauch in der evangelischen Kirche bekannt. Davor waren schon Fälle von Missbrauch an verschiedenen katholischen Institutionen und der reformpädagogischen Odenwaldschule bekannt geworden. Über Monate sind die Skandale in Deutschland ein großes Thema. Im Juli 2010 berichtet die Zeitschrift Der Spiegel, dass die Bischöfin Jepsen schon seit 1999 von einem Missbrauchsfall in ihrem Kirchenbezirk gewusst und nichts getan hat. Dabei geht es um einen Pfarrer aus Ahrensburg bei Hamburg, der in den 70er und 80er Jahren viele Jugendliche missbraucht hat. Jepsen sagt öffentlich, dass sie erst seit März 2010 von dem Fall weiß und sich an 1999 mit Kollegen geführte Gespräche nicht erinnern kann. Dokumente zu dem Fall gibt es nicht mehr. Die Vorwürfe, der Pfarrer gibt die Sache kurze Zeit später selbst zu, sind juristisch schon verjährt. Aber das Image der Bischöfin ist beschädigt. Und so tritt sie im Juli 2010 von ihrem Amt zurück. Viele Menschen sind darüber traurig. Kurze Zeit später zieht Jepsen mit ihrem Mann aus Hamburg weg. 2 Jahre später ist auch sicher, sie bekommt wegen des Skandals kein Problem mit der Justiz. Heute lebt das Paar in Husum an der Nordsee.